Geschenke und weiß nicht mal für wen. Vielleicht schaut ein Freund herein, es können Wunder geschehen. Du sitzt in deinem Zimmer, der Baum ist geschmückt. Und im Kerzenschimmer suchst du nach dem Glück. Weihnachten allein. Und du sehnst dich nach der großen Liebe, Weihnachten allein. Und du wünschst dir, dass sie ewig bliebe, Weihnachten zu zweit. Im Kerzenschein, Weihnachten ist keine gern allein. Weihnachten ist keiner gern allein.